Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 55 mit Brigitte Bardot, Peter Thomas, Sonny Rollins, TV Slim, Tiny Webb, Jimmy Rogers Snow, Willie and Ruth, Elvis Presley, Dorothy Donegan, Narciso Yepes, Dave Edmonds, Carl Lynch, Frank Trumbauer, Lil Harden Armstrong, The Blues Magoos, The Pretty Things und André Brasseur. Paris, que le diable est anglais, et tu voudrais bien savoir comment je le sais. Je te le dirai si tu me promets de ne pas le répéter, car c'est un secret. Moi, je l'ai vu remonter Santé, Carnaby Street. Je l'ai suivi et je sais où il habite. Dans un building de 100 mètres de haut, où sur chaque porte est inscrit Satan & Co. Il exporte sous forme de cadeau tout ce qui est interdit et qu'il connaît trop. Il est ici, il est partout à la fois. Il est si beau que tu n'en reviendrais pas. Quand je te dis que le diable est anglais et qu'il viendra me chercher quand je le voudrais, tu ne me crois pas et pourtant c'est vrai. Mais entre nous tu peux penser ce qu'il te plaît. Moi je m'en vais, mon passeport est déjà prêt. Ce n'est pas le diable alors qui sait. Je te parie que le diable est anglais et tu voudrais bien savoir comment je le sais. einmal Musik aus Europa, die mittelbar oder unmittelbar mit Film zu tun hat oder hatte. André Brasseur gewann 1959 als 19-Jähriger einmal einen ersten Preis an der renommierten belgischen Musikakademie, und zwar für das Instrument Cello, wechselte dann aber vom Jimmy Smith-Virus infiziert zur Hammond-Orgel und hatte mit Early Bird 1965 einen Millionenhit. In den Folgejahren wurde dieser Titel und ein paar andere seiner Kompositionen europaweit immer mal wieder für unterschiedliche TV- und Radiosendungen und als Titelmelodie verwendet. Keine Ahnung, ob das auch auf die Aufnahme Saturnus von 1974 zutraf. Angeboten hätte sich das bestimmt. Le Diable d'Anglais vom französischen Filmidol Brigitte Bardot. Der Teufel ist Engländer, heißt es in dem Chanson. Sympathy for the Devil fällt mir da ein. Das sangen die Rolling Stones etwa zur gleichen Zeit und wurden dabei von Jean-Luc Godard gefilmt. Inwiefern da ein Zusammenhang besteht, weiß ich nicht, aber Bardot hatte 1963 ebenfalls mit Godard als Regisseur die Verachtung gedreht. Vom französischen und international hoch angesehenen Kunstfilm, wenn wir uns nun dem westdeutschen Bahnhofskino und Edgar Welles zu Die Tote aus der Themse 1971 gedreht, war die drittletzte der Edgar Welles-Reihe, Musik einmal wieder, Peter Thomas, Dreharbeiten, dauerten vom 11. Januar bis zum 14. Februar 1971. Drehorte waren neben London, vor allem West-Berlin, die Spandauer Schlachthöfe, das Hotel Palace und der Neue Apostel Kirchhof in der Kolonnenstraße in Schöneberg. Als vierten und letzten Titel hörten wir dann Sonny Rollins. Das hatte gar nichts mit Film zu tun. Von 1987 mit seinem Duke of Iron, einer Komposition, die Rollins der Calypso-Legende widmete, die auch schon in einer anderen Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro gespielt wurde. TV Slim hieß mit bürgerlichen Namen Oscar Wills und wurde 1916 an der Grenze von Texas und Louisiana geboren. Sänger und Gitarrist Oscar Wills hieß nicht etwa TV Slim, weil er im Fernsehen auftrat oder dort eine eigene Sendung hatte, sondern weil er hauptberuflich Fernsehgeräte reparierte, verkaufte und von schlanker Erscheinung war. Flatfoot Sam hatte TV Slim bereits schon einmal aufgenommen. Ich habe mal die zweite Veröffentlichung dieses Titels ausgewählt, einfach weil hier bessere Musiker aus New Orleans mitspielen, unter anderem Charles Henry Williams am Schlagzeug, Paul Gaten am Piano und Robert Barefoot and Parker als Solosaxophonist. Danach kommt dann der in Los Angeles ansässige Gitarrist Mitchell Tiny Webb mit einem Instrumental aus den frühen 50er Jahren, Billboard Special. Flatfoot Sam bought an automobile. No money down, just a real good deal. Didn't want to work, just ride around town. Finance company put his feet on the ground. Old Flatfoot Sam, he always in a jam. Flatfoot Sam stole a $10 bill. No judge, he did it for a thrill. He got 6 days, spend it fine. He thanked the judge for being so kind. Old Flatfoot Sam, he always in a jam. Flatfoot Sam got him a job. The very same day the place got robbed. The cats got away, they couldn't be found. They taken old Sam and they carried him down. Old Flatfoot Sam, he always in a jam. A chuckle-up game. Dice got switched, Sam got blamed. He pulled a gun, shot out the light. Everybody hollered, run for your life. Old Flatfoot Sam, you're always in a jam. Flatfoot Sam went on a spree, mad a good way, 603. Spent all his money, sold all his land. Next thing she did, she got another man. Oh, Flatfoot Sam, you're always in a jam. Jerry Leiber und Mike Stoller hatten für die Coasters sehr viele Lieder komponiert und die Gesangsgruppe auch produziert. Natürlich sind sie ebenfalls für einige frühen Hits von Elvis Presley verantwortlich. Einige schrieben sie speziell für ihn, andere wie zum Beispiel Hound Dog oder Love Me hatten sie bereits vor ihrer Zusammenarbeit mit Elvis verfasst. Drei Versionen von Love Me, das unter anderem vor Elvis von Georgia Gibbs, Billy Eckstein und einigen anderen gecovert wurde, aber es nie auch nur annähernd in die Hitparade brachte. Zuerst das Original von 1954, Willie and Ruth, ein Duo, das sich extra für diese Single zusammenfand. Danach die 1955er Version von Jimmy Rogers Snow, dem Sohn von Hank Snow, der hier möglicherweise die akustische Leadgitarre spielt. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Und dann die Elvis-Version von 1956, eines der Lieder, die Elvis bis in die 70er Jahre immer im Programm hatte. A fool, treat me mean and cruel, but love me. Break my faithful heart, tear it all apart, but love me. If you ever go, darling, I'll be oh so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal just to feel your heart beating close to mine. Every night I pray to the stars that shine above me, begging on my knees. All I ask is please, please love me. And steal just to feel your heart beating close to mine. Every night I pray to the stars that shine above me, begging on my knees. All I ask love me. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. God love me. Break my faithful heart. Ever go, darling, I'll be yours. So lonely, I'll be sad and blue, crying over you. Dear old day, I would beg and steal. My faithful heart, tearing sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal, beg and steal, just to feel, just to feel your heart. I want your heart beating close to mine, so close to mine. Wherever you ever go, darling, I'll be, oh, so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal, he would beg and steal, just to feel, yes, just to feel your heart. I want your heart beating close to mine, so close to mine. Wherever you ever go, darling, I'll be, oh, so begging on my knees, all I ask is please, please love me. Oh, yeah. zwei kleine Korrekturen. Die Reihenfolge war natürlich Jimmy Rogers Snow im Zwei-Halbe-Takt, Love Me danach Willie and Ruth und Elvis im Sechs-Achtel-Takt, gefolgt von Dorothy Donegan, einer Pianistin, einer Virtuosin, die eine Version, eine weitere Version, kann man sagen, von Lullaby of Birdland 1957 im Club Embers aufnahm. Und die zweite Korrektur folgt sogleich. Der Mann heißt natürlich nicht Jerry Leiber, so sprechen das Deutsche aus, und ich bin ja Deutscher, sondern die englische Aussprache müsste natürlich heißen und heißt Jerry Leiber. Nun kommt in Form der spanischen Sprache gleich die nächste Fehlerquelle. Recuerdos de la Alhambra, Erinnerung an die Alhambra, Komponist Francisco Tárrega, Interpret Narciso Yepes, 1971. Thank you. Wolfgang Amadeus Mozart schrieb die 40. Symphonie in G-Moll, Köchelverzeichnis 550, im Jahr 1788 für ein Orchester. Das hat dann normalerweise so eine Spieldauer von etwa einer halben Stunde. Gitarrist Dave Edmonds spielte 2015 seine Solo-Version ein und dampfte das Ganze so auf 4 bis 5 Minuten ein. Dave Edmonds wird natürlich nicht dadurch zum Klassikgitarristen und mancher Klassikfan wird darüber eventuell sogar die Nase rümpfen. Ich nicht, aber ich bin ja auch kein ausgesprochener Klassikliebhaber. Ab und an stiften Namensgleichheiten unter Musikern Verwirrung, besonders dann, wenn sie sogar noch die gleichen Instrumente spielen. So gibt es zwei Gitarristen namens Carl Lynch. Das wusste ich vor dem Erstellen dieser Folge von Framatz Musikalisches Fundbüro gar nicht. Ursprünglich wollte ich etwas von dem 1920 geborenen Jazz- und Rhythm and Blues-Gitarristen Carl Lynch spielen, den man von Platten von James Brown, Nina Simone, George Benson und anderen kennt, stolperte dann aber über den jüngeren Akustikgitarristen gleichen Namens und habe mich entschlossen, ihm diesmal den Vortritt zu geben. Dat Gat Fly aus dem Jahre 2021. Dat Gat, das ist eine besondere Gitarrenstimmung, die unter anderem auch Jimmy Page verwendet hatte. Jetzt machen wir mal wieder einen ganz großen Sprung zurück in die Vergangenheit. Carl Lynch 2021, das ist ja fast schon oder fast noch Gegenwart. Von dort gehen wir zurück ins Jahr 1927. Frank Trombauer and his Orchestra mit Big Spiderbecke am Kornett, Eddie Lang an der akustischen Gitarre und Miff Mole singing the Blues. Frank Trombauer spielt auch ein heutzutage sehr exotisches Instrument, nämlich das C-Melody-Saxophon. Das ist ein Saxophon, das äußerlich wie ein Tenorsaxophon aussieht, aber irgendwo in der Größe zwischen Altsaxophon und Tenorsaxophon ist. Kornettist Big Spiderbecke war ein großer Star, der aber nur ein kurzes Leben hatte. Bereits mit 28 Jahren verstarb er im Jahre 1931 und da war er schon ziemlich fertig, kann man sagen, und zwar von Drogen und Alkohol gezeichnet. Das Vorbild des weißen Kornettisten Bix Beiderbecke war natürlich der Afroamerikaner Louis Armstrong. Was viele nicht wissen, ist, dass Louis Armstrong eigentlich erst durch seine erste Frau so richtig auf Erfolgskurs gebracht wurde. Lil Armstrong, Pianistin, hatte auch eine Swingband und sang Harlem on a Saturday Night. Das war 1938, da waren die beiden schon wieder geschieden, aber vorher hatte die Pianistin ihren damaligen Ehemann so richtig die Harmonielehre und etliche andere Kniffe beigebracht, die für Louis Armstrong damals noch Neuland waren. You can see most any old thing in Harlem on Saturday night. Now the chicks are chicken, the pickpockets picking. When they pick you right. You can see most any old thing in Harlem on Saturday night. Hot spots are never cold, piccolos are thumping. No matter where you go, every joint is jumping. Now all the sugar hillers are a bunch of killer dillers. I'm trying to set you right. You can see most any old thing in Harlem on Saturday night. Zum Ende der Sendung bedanke ich mich brav wie üblich für die Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt es zweimal Beatmusik aus den Jahren 66 und 65. Zuerst aus Amerika, The Blues Magoos, We Ain't Got Nothing Yet. Danach aus Großbritannien, The Pretty Things, I Want Your Love. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Frank Matthias. Love. What's your name, man? Come closer, dear. Let me hold.